Dieses Haus benötigt dringend die Dienste eines Kammerjägers. Den Geräuschen nachzuurteilen, müssen ein paar große Ratten in den Wänden ihr Unwesen treiben. Unterzeichnet James Robert Boone, 2. Oktober 1971.